Kaum eingeschlafen, hört Steve dicht an seinem Ohr das Gedicht von der schwarzen Kerze. Es handelt von Tod und Verwesung. Jimmy, den diese Stimme seit längerem verfolgt, sagt, dass es die Stimme von Francis Lennox sei. Doch Francis Lennox ist seit 13 Jahren nicht mehr unter den Lebenden. Jimmy und Francis Lennox kannten einander seit ihrer Kindheit. Gemeinsam gingen sie auf die Schule und gemeinsam nahmen sie am Koreakrieg teil. Francis Lennox, mehr will Jimmy seinem Freund nicht verraten, fand in einem nordkoreanischen Gefangenenlager den Tod. Vergeblich sucht Steve den ehemaligen Bühnenstar Jimmy Morton, zur Rückkehr nach London zu überreden. Jimmy will bei seinem Vater bleiben. Durch ein altes Stadtoriginal namens Romilly Foster, das seit Jahren an einer Studie über das Dichtergenie Francis Lennox schreibt, bringt Steve am darauffolgenden Tag einiges mehr über jene nächtliche Stimme in Erfahrung. Lennox wurde aller Wahrscheinlichkeit nicht von Nordkoreanern umgebracht, wie Jimmy behauptet hat. Im Laufe dieses Tages macht Steve unter anderem auch die Bekanntschaft eines alleinstehenden Mädchens namens Lindy, das die poetischen Qualitäten des Francis Lennox sehr viel geringer bewertet.